Yeah, greetings from the church in Lithuania. Grüße von der Gemeinde aus Litauen. The church there is 7 years old. Die Gemeinde gibt es dort seit 7 Jahren. We have a great, great church. Und ich habe eine großartige Gemeinde. I have about 100 friends there. Ich habe so um die 100 Freunde dort. And they love us so much. Sie lieben uns so sehr. We just had our second baby. Wir haben gerade unser zweites Baby bekommen. 6 days ago. Vor 6 Tagen. So, some of you might be wondering what I'm doing here. Manche von euch fragen sich, was mache ich denn hier? But my wife said, since the time she came from the hospital, she was alone only for 3 hours. Meine Frau hat mir gesagt, seitdem sie aus dem Spital nach Hause gekommen ist, war sie nur 3 Stunden allein. Serves, cooks meals for her. Jeder kommt und dient ihr und kocht für sie. I said I should be away more. Ich sagte, ich sollte öfters weggehen. No, it's great. It's amazing what God does in our midst. Es ist erstaunlich, was Gott in unserer Mitte tut. Very precious. Es ist sehr wertvoll. God has given us a church. Gott hat uns eine Gemeinde gegeben. The church of Christ. Die Gemeinde Christi. Is the most precious thing in the world. Die ist das Allerwertvollste auf der ganzen Welt. I love the church of Christ. Ich liebe die Gemeinde Christi. Wherever it is. Wo auch immer sie ist. It's beautiful. Es ist schön. But tonight I would like to share with you. Heute Abend möchte ich euch erzählen. About the freedom in the life of confession. Von der Freiheit im Leben des Bekenntnisses. Let me tell you a short story. Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. When I was 6 years old. Als ich 6 Jahre alt war. I was walking down the street. Bin ich die Straße entlang gegangen. Close to my home. Nah an meinem Zuhause. And I had a new box of matches. Und ich hatte eine neue Streichholzschachtel. And I really wanted to try them out. Und die wollte ich ausprobieren. At the same time, our neighbors were moving. Und zur gleichen Zeit sind unsere Nachbarn umgezogen. So I saw this beautiful bed put next to the house. So sah ich dieses wunderschöne Bett, das neben das Haus gestellt war. And I don't know, my innovative mind. Und ich in meinem erfinderischen wondered, habe ich gedacht, can this bed really burn? Wie kann dieses Bett wirklich brennen? So I tried on one corner of it. So habe ich es an einer Ecke probiert. And sure enough, it started burning. Und wirklich, es begann zu brennen. And I was looking, I was very excited. Und ich war, habe mich so gefreut. It's like, it's burning. Hab zugeschaut, es brennt. But then I realized it's burning too much. Aber dann habe ich erkannt, es brennt zu viel. So I thought I'll blow it out, you know, this fire. Dann dachte ich, jetzt muss ich es aber aus. And I started blasen. Blowing. Und ich begann zu blasen. You can imagine what happened. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert. It just grew. Es ist nur größer geworden. I panicked. Dann bin ich ausgezuckt. I ran away. Und bin weggerannt. And in my mind I knew very well. Und in meinen Gedanken wusste ich what happened to that bed. Ganz genau, was mit diesem Bett passiert. I was faced with a choice. Und da bin ich einer Wahl gegenüber gestanden. To go home and confess it. Nach Hause zu gehen und es zuzugeben. Or not to go home. Oder nicht nach Hause zu gehen. And not to confess it. Und es nicht zuzugeben. Guess what I did. Ratet mal, was ich gemacht habe. I didn't go home till 11 o'clock at night. Ich bin erst um 11 Uhr abends nach Hause gegangen. And with every step I took. Und bei jedem Schritt. I was, you know, walking into fear. Bin ich der Furcht näher gekommen. And I was so scared. Und ich hatte solche große Angst. And I thought like, now I have to go home because it's late. Und ich dachte, jetzt muss ich aber nach Hause, es ist spät. I don't have any other place where to go. Ich kann ja sonst nirgendwo anders hingehen. So when I came home. Als ich nach Hause kam. It wasn't the time for confession. War es nicht die Zeit, irgendwas zuzugeben. It was the time for education. Es war die Zeit der Erziehung. You know, there's this place here. Da gibt's da hinten so einen Ort. And kids seem to understand a lot of things through it. Und durch den scheinen die Kinder sehr viel zu verstehen. And so I learned one thing. So habe ich eines gelernt. That it is very good to confess. Dass es sehr gut ist, zuzugeben. Our sins. Unsere Sünden zuzugeben. But the thing is, we need to confess them in time. Aber es geht darum, dass wir sie rechtzeitig bekennen. The whole story in the Bible. Die ganze Geschichte in der Bibel. Is how God restores a broken relationship. Geht darum, wie Gott eine zerbrochene Beziehung wiederherstellt. From the very beginning. Von Anfang an. We know how Adam sinned. Wissen wir, wie es Adam gesündigt hat. He made a deliberate choice. Er hat eine bewusste Entscheidung getroffen, to go against God. Sich gegen Gott zu stellen. And when he did that, und wo er das getan hat, fear entered his heart. Da ist Furcht in sein Herz gekommen. And he was wondering. Und er ging herum. He didn't go to God. Er ging nicht zu Gott. But God came and said, Adam, where are you? Aber Gott kam und sagte, Adam, wo bist du? And Adam did not confess then. Und Adam hat noch nichts zugegeben. God always takes first the steps to restore a broken relationship. Zu dem Zeitpunkt. Gott nimmt immer den ersten Schritt, geht den ersten Schritt auf uns zu, wenn wir die Beziehung abgebrochen haben. And that was the first time in human history when the leather coat was made. Und das war das erste Mal in der Geschichte, eine Lederjacke hergestellt wurde. God killed an animal, Gott hat ein Tier geschlachtet, to cover Adam's nakedness. Um Adams Blöße zu bedecken. The first time when God declares his name, das erste Mal, wo Gott seinen Namen offenbart, in Exodus 34:6, in 2. Mose 34:6, he says, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. The first thing God wanted his people to know, das Erste, wovon Gott wollte, dass sein Volk es weiß, that he is merciful, war, dass er barmherzig ist. The Lord God, merciful. Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig. There is no mercy apart sin. Es gibt keine Barmherzigkeit ohne Sünde. There has to be sin for the mercy to be revealed. Es muss Sünde geben, damit die Barmherzigkeit geoffenbart werden kann. The angels don't know mercy of God. Die Engel kennen die Barmherzigkeit Gottes nicht. But we can experience that. Aber wir können sie erfahren. I remember I saw this comic strips Calvin and Hobbes. Ich erinnere mich an diese Comicfilme Calvin und Hobbes. Calvin broke something in his house. Calvin hat was in seinem Haus kaputt gemacht. And his dad drives up in, you know, in his car. Und sein Vater kommt im Auto angefahren. Late at night from his work. Abends nach der Arbeit. And Calvin comes out with this big poster. Und Calvin kommt raus mit so einem großen Poster. Hate sin, love the sinner. Hate sin, love the sinner. Hass die Sünde, liebe den Sünder. Hass die Sünde, liebe den Sünder. And I still remember that expression on his face. Und ich erinnere mich immer noch an diesen Gesichtsausdruck. I'm in trouble. Ich befinde mich in Schwierigkeiten. But you can't go against this slogan. Aber gegen diesen Slogan kannst du nichts machen. You know, when we come to God. Aber wenn wir zu Gott kommen, we can say to God. Können wir zu Gott sagen, Lord, you are merciful. Herr, du bist barmherzig. And you want to forgive. Und du möchtest vergeben. We don't have to doubt this character. Wir müssen deinem Charakter nicht an deinem Charakter zweifeln. It never changes. Er verändert sich nicht. In Hebrews 10:10 it says that God through the blood of Christ has sanctified us. In Hebräer 10:10 steht, dass Gott uns durch das Blut Christi geheiligt hat. Through the new birth, durch die neue Geburt, we entered into his family. Treten wir ein in seine Familie. And we are no longer strangers to him. Und sind nicht mehr Fremde für ihn. So when we are in his family, und wenn wir jetzt in seiner Familie sind, we can never be cast out of his family. Können wir nie wieder rausgeschmissen werden aus seiner Familie. Something happens and you know what? Aber etwas passiert und ihr wisst alle was. We do sin. Wir sündigen. And when we sin, und wenn wir sündigen, we need to go to God and confess our sins. Müssen wir zu Gott gehen und ihm unsere Sünden bekennen. There is a danger. Es gibt eine Gefahr. To begin to think. Wenn wir beginnen zu denken. That I'm above confession. Dass ich über dem Bekenntnis stehe. Or the confession is just like I walk through the door and say, yeah, God, I sinned. Also als ob das Bekenntnis so wäre, dass ich einfach reinkomme und sage, ja, Gott, ich habe halt gesündigt. It's very serious. Aber das ist sehr ernsthaft. God is very serious about confession. Gott nimmt das Bekennen sehr ernst. I think the boldest person in the Bible, ich glaube, die mutigste Person in der Bibel, was David. War David. I think of him when he was a teenager. Ich denke an ihn, wie er als Jugendlicher. He killed a lion. Einen Löwen umgebracht hat. With bare hands. Mit bloßen Händen. Then he killed a bear. Dann brachte er einen Bären um. Then he charged and went against Goliath. Dann griff er Goliath an. A man who was about 3 meters or more. Dieser Riese von 3 Metern oder mehr. I would have run, you know, and we'd have. Ich wäre gerannt und ihm durch die Beine durch. I don't know how big David was. Ich weiß nicht, wie groß David war. But when he tried Saul's equipment. Aber als er die Ausrüstung vom Saul didn't look good. Anprobiert hat, hat es nicht That's sehr gut ausgeschaut. When I go to the store. Das passiert mir auch, wenn ich was anziehen will. I think, should I be in the teenager section? Soll ich in der Teenager Section suchen? Or to men section. Oder bei den Männern beim Einkaufen? But he was so bold. Aber er war so mutig. You know, he went straight forward. Er ging direkt drauf los. Puh. And the guy fell. Und der Riese fiel um. And he was so confident in God. Und er hatte so eine Zuversicht When in you Gott. Read what he was doing, Wenn ihr lest, was er getan hat, it seems like there is no doubt in his confidence of, you know. Da scheint es, als hätte er gar keinen Zweifel so in seiner sure what God can do for him. Sicherheit in Gott. Er ist ganz He's sicher. Just so sure. Was Gott für ihn tun kann. And I asked one time God, where is this confidence coming from? Und ich habe Gott mal gefragt, woher kommt diese Sicherheit? And then I read one of his prayers. Zuversicht. Und dann habe ich eine seiner Gebete gelesen. In Psalm 26. Psalm 26. Verse 1. Vers 1. He says, "Judge me, O Lord, for I have walked in my integrity. I have trusted also in the Lord. Therefore, I shall not slide." Hilf mir zum Recht, Herr, denn in meiner Lauterkeit bin ich gewandelt und auf den Herrn habe ich vertraut. Ich werde nicht wanken. And listen to the second verse. Und hört euch den zweiten Vers an. Examine me, O Lord, and prove me, and try my reins and my heart. Erprobe mich, Herr, und prüfe mich. Läutere meine Nieren und mein Herz. This word examine speaks about an investigation to determine the essential qualities of the object. Dieses Wort erproben spricht von einer Suche, um die wesentlichen Qualitäten des Objektes herauszufinden. Essential qualities of the object. Die wesentlichen Qualitäten des Objektes. Then he says, "Prove me." Dann heißt es, prüf mich. And that means to test the quality of someone through a demonstration of stress. Und das bedeutet, die Qualität von jemandem zu testen durch ein Zufügen von Stress. Have you prayed this prayer? Habt ihr dieses Gebet gebetet? Lord, give me some stress. Herr, gib mir ein bisschen Stress. It's been so calm in my life. Mein Leben ist so ruhig. It's been so quiet. Es ist so still. Give me some stress. Gib mir ein bisschen Stress. He prayed that. Er hat das gebetet. And then he says, "Try me." Und dann sagt er, "Try me." Prüfe mich. Yeah, and that speaks to purge in order to separate its impurities. Und das heißt, jemanden zu reinigen, um die Unreinheiten wegzubekommen. He says, "Check my qualities." Er sagt, prüfe meine Qualitäten. Prove me through stress. Bewähre mich durch Stress. And then burn me with fire. Und dann brenn mich mit Feuer. So that all impurities go away. Damit alle Unreinheiten verschwinden. He prayed this prayer. Dieses Gebet hat er gebetet. Not for God's sake. Nicht um Gottes Willen. But for his own sake. Sondern um seiner selbst willen. Hebrews 4:13 says that everything is naked before God. Hebräer 4:13, da steht, dass alles bloß liegt vor Gott. But David was asking God to try him out. Aber David hat Gott gebeten, ihn zu testen. To examine him. Ihn zu überprüfen. That in his mind he could know. Damit er in seinem Verstand There wissen is nothing konnte, between me and my God. Dass es nichts gibt zwischen mir und meinem Gott. There is nothing I'm hiding from him. Dass es nichts gibt, was ich vor ihm verberge. I don't have to doubt his character. Ich muss seinem Wesen nicht an seinem Wesen zweifeln. I just want to be free in his presence. Ich möchte einfach frei sein in seiner Gegenwart. That's why he could sit before the ark. Darum konnte er vor der Bundeslade sitzen. The king couldn't do that. Der König konnte das nicht. But he prayed the prayer. Aber er betete das Gebet. And he was free. Und er war befreit. And God allows him to come into his presence. Und Gott erlaubt ihm, in seine Gegenwart einzutreten. But then something happened in his life. Aber dann ist etwas passiert in seinem Leben. When this prayer disappeared from his life. Wo dieses Gebet verschwunden ist von seinem Leben. 2 Samuel chapter 12. 2. Samuel Kapitel 12. We know when the prophet Nathan comes to him. Wir wissen, wo der Prophet Nathan zu ihm kommt. After he sins with Bathsheba, nachdem er mit Bathsheba, kills her husband, Bathsheba gesündigt hat und ihren Mann umgebracht hat. And he is convicted. Er wird überführt. Of his crime. Von seinem and David, von seiner Tat. And David in his life lost the sensitivity to God. Und David hat in seinem Leben die Feinfühligkeit Gott gegenüber verloren. For almost a whole year. Ein ganzes Jahr lang fast. He did not pray that prayer. Hat er dieses Gebet nicht gebetet. But still. Aber trotzdem. He knew what was right and what was wrong. Wusste er, was recht und unrecht war. He was so angry. Er war so zornig. At the man who took the poor man's sheep. Auf den Mann, der das Schaf des Armen genommen hat. How many of you know the story? Wie viele kennen, von euch kennen sure. die Geschichte? Nur, dass ich sicher I bin. Won't repeat it. Dann werde ich sie nicht wiederholen. And then these famous words. Und dann kommen diese berühmten Prophet Worte Nathan says, vom Propheten Nathan. You are the man. Du bist der Mann. And then we see this great king, und dann sehen wir, wie dieser großartige König who repents in front of his God. Vor seinem Gott umkehrt. Sure, there were consequences. Natürlich gab es Konsequenzen. He waited too long with his confession. Er hat mit seinem Bekenntnis zu lange gewartet. There are consequences when we wait es to confess. Es gibt Konsequenzen, wenn wir mit dem Bekennen warten. His son got sick. Sein Sohn wurde krank. And he fell on his face. Und er fiel auf sein Angesicht. Did not eat for 7 days. Hat 7 Tage lang nicht gegessen. And could not be comforted. Und man konnte ihn nicht trösten. He did not want his son to die. Er wollte nicht, dass sein Sohn stirbt. But the consequences for his unconfessed sin took their toll. Aber die Konsequenzen für seine unbekannte Sünde hat ihren Zoll genommen. And the famous Psalm 51. Und der berühmte Psalm 51. David says in verse 6. Da sagt David in Vers 6. Upon his confession, über sein Bekenntnis. Behold, you desire truth in the inward parts. Du hast das Recht in den inneren, damit du im Recht bist mit deinem Reden. Behold, you desire truth in the inward parts. Damit du im Recht bist mit deinem Reden, God rein erfunden in deinem Richten. For the truth to dwell in our inward parts. Gott möchte, dass die Wahrheit in unserem Innersten for our sake. Wohnt, um unseretwillen. In Psalm 32, David cries out and says, "What a blessed man who has been forgiven." In Psalm 32 ruft David aus, was für ein gesegneter Mann, dem vergeben wurde. Who is free from his iniquity. Der frei ist von seiner Schuld. And in verse 3 he says, "There was a time." Und in Vers 3 sagt er, es gab eine Zeit, when I shut my mouth, wo ich meinen Mund gehalten and I habe didn't say anything to the Lord, und dem Herrn nichts gesagt habe. But my sin was so heavy upon me. Aber meine Sünde war so schwer auf mir. I couldn't walk. Ich konnte gar nicht it gehen. Was so heavy. Sie war so schwer. And then I confessed it. Und dann habe ich sie bekannt. And it disappeared. Und sie ist weggegangen. I've seen Christians. Ich habe Christen gesehen. You say, how are you doing? Du fragst sie, wie geht es dir? And they say, I'm okay. Und sie sagen, na ja, es geht. Really? Wirklich? You look a little shorter. Du schaust ein bisschen kleiner aus. No, I'm okay. Na, geht schon. Is everything really fine? Ist wirklich alles in Ordnung? Oh yeah, praise the Lord, hallelujah. Oh ja, preist den Herrn, hallelujah. But he's laden with sin. Aber er ist beladen mit Sünde. He has not confessed his sin. Er hat seine Sünde nicht bekannt. And he's bent over. Und er ist gebeugt. Spiritually. Geistlich. You know, Isaiah says that sin actually is seen in somebody's face. Jesaja sagt, dass man die Sünde jemandem im Gesicht ablesen kann. That doesn't mean that we come and say, Is there a sin? Das bedeutet nicht, dass du jetzt schauen auf deine Sünde in deinem Gesicht. Guten Morgen, Schwester. What's that thing? That little red thing here? Was ist das kleine rote Ding da? No, we don't examine. Also wir untersuchen das nicht. One another. Einander nicht. But we go to God to be examined by Him. Aber wir gehen, sondern wir gehen zu Gott und lassen uns von ihm untersuchen. It is so important to live the life of confession. Es ist so wichtig, ein Leben des Bekennens zu leben. Confession does not make us sin conscious. Das Bekenntnis macht uns nicht unsere Sünde mehr bewusst. It makes us God conscious. Sondern es macht uns Gottes mehr bewusst. He who is forgiven much, dem, loves much. Der, dem viel vergeben wurde, der liebt viel. Wow, how great it is to experience that freedom of forgiveness. Und wie schön es ist, die Freiheit der Vergebung zu erfahren. And so it's extremely important for me to be mercilessly honest with myself. Und so ist es ganz extrem wichtig für mich, dass ich gnadenlos ehrlich bin vor mir selbst. Before my God. Vor meinem Gott. Because sometimes the sins, things that we repeatedly perhaps do, things that we don't even notice sometimes. Manchmal sind die Dinge, die wir wiederholt tun, die wir gar nicht wissen und die wir vielleicht manchmal bewusst gar nicht bemerken, can have the root in us. Die können Wurzeln schlagen in uns. And sometimes people want to take the positional truth. Und manchmal wollen die Menschen die positionelle Wahrheit nehmen, you know, and put it like a Band-Aid on them. Und sie wie ein Pflaster benutzen. Oh, this is what Christ has done for me. Ah, das ist, was Christus für mich gemacht hat. Yeah, Christ did the great thing. Ja, Christus hat etwas Großartiges gemacht. He brought us into his presence. Er hat uns in seine Gegenwart gebracht. Into his family. In seine Familie. His precious blood was shed so that every sin could be forgiven. Sein kostbares Blut wurde vergossen, damit jede Sünde vergeben werden kann. But it costs us so much when we hide something from God. Aber es kostet uns so viel, wenn wir etwas vor Gott verbergen. And this is the lesson from David. Und das ist die Lektion von David. We cannot think we are above it. Wir können nicht denken, dass wir darüber erhaben sind. Oh yeah, I've heard that many times, confession. Yeah. Ah ja, bekennen, das habe ich schon oft gehört. Wow, watch it. Pass auf. You know. Weißt du? Ah, it's so serious. Es ist wirklich, es geht um viel. But there is such a freedom. Aber da ist eine große Freiheit, when we come to God, wenn wir zu Gott kommen and he's just waiting to forgive us. Und er nur darauf wartet, uns vergeben zu können. Da ist so viel Freiheit. There is fullness of joy. Und Freude in Fülle. There is confidence in God. Und Zuversicht in Gott, when we just come broken to him. Wenn wir gebrochen zu ihm kommen. And I'll finish with the story. Mit einer Geschichte möchte ich abschließen. About 3 weeks ago, this lady came to me. Vor 3 Wochen kam eine Frau zu mir. She had a friend in our church. Sie hatte einen Freund in unserer Gemeinde. And that friend said, "Go, you have problems, go talk to the pastor." Und der hat gesagt, du hast Probleme, geh und sprich mit dem Pastor. Go to the services. Geh zu den Gottesdiensten. And 2 years she didn't do that. Und 2 Jahre lang hat sie es nicht getan. 2 years ago. Vor 2 Jahren. She went to a witch. Ging sie zu einer Hexe. Just wanted to find out what will happen in her life. Wollte herausfinden, was in ihrem Leben passieren wird. To know the future. Sie wollte die Zukunft wissen. She left the witch, sie ist von der Hexe weggegangen, came home, kam nach Haus, but not alone. Aber nicht allein. There was some presence. Da war eine Gegenwart. She is an educated woman. Sie ist eine gebildete Frau. She couldn't figure out what was wrong. Sie konnte nicht begreifen, was nicht stimmte. And with every week it just got worse and worse and worse. Und jede Woche wurde es schlimmer und schlimmer. Things started flying in her home. In ihrem Zimmer haben sich Dinge bewegt. When she was sleeping, someone was touching her. Wie sie geschlafen hat, hat jemand sie berührt. And there was nobody there. Aber da war niemand. But a very real demonic power. Aber eine sehr wirkliche dämonische Macht. Her family thought she's gone crazy. Ihre Familie dachte, sie sei verrückt geworden. They wanted to put her in, you know, in a mental institution. Sie wollten sie in ein Heim für She was so desperate that for 2 years she could not sleep without strong pills. Sie war so verzweifelt, dass sie 2 Jahre lang nicht ohne starke Medikamente schlafen konnte. And 3 weeks ago she came to my office. Vor 3 Wochen kam sie in mein Büro. And we talked. Wir haben gesprochen. I told what Christ has done on the cross. Ich habe ihr gesagt, was Christus am Kreuz getan hat. I said, do you want to confess your sin? Ich sagte, möchtest du deine Sünde bekennen? And she said, yes. Sie sagte ja. I said, do you want to receive Christ? Ich sagte, möchtest du Christus empfangen? And she said, yes. Und sie sagte ja. And she went home. Und sie ging nach Haus. On Friday night. Am Freitagabend. Sunday morning. Am Sonntagmorgen. I was standing by the door. Stehe ich bei der Tür. People were coming into the church. Leute kommen rein in die Gemeinde. She was coming with her 21-year-old son. Und sie kam mit ihrem 21-jährigen Sohn. And there was this big smile. Und sie trug ein riesiges Lächeln. And she came and she said, I slept. Und sie kam und sagte, ich habe geschlafen. Everything's okay. Alles ist in Ordnung. My life is changed. Mein Leben ist verändert. I can sleep now. Ich kann jetzt wieder schlafen. There is peace in the heart. Ich habe Frieden im Herzen. And there is joy in my heart. Und Freude im Herzen. She confessed. Sie hat bekannt. She received Christ. Sie hat Christus empfangen. And then she brought lots of roses to her friend that told her to come to the church. Und dann hat sie ihrem Freund, der ihr gesagt hat, dass sie in die Gemeinde kommen soll, viele Rosen mitgebracht oder Freundin wahrscheinlich. By Christ. Ein Herz, das von Christus verändert wurde. The blood of Christ is working today. Das Blut Christi arbeitet heute. So let's allow God to examine us for our own sake. Erlauben wir Gott, dass er uns überprüft um unserer selbst willen. Let's pray. Beten wir. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. For your precious son Jesus Christ. Für deinen kostbaren Sohn Jesus Christus. Whose blood works today. Dessen Blut heute wirksam ist. This blood that washes away our sins. Das Blut, das unsere Sünden wegwischt. Lord, we thank you that your forgiveness is so dear to us today. Wir danken dir, dass deine Vergebung uns so teuer ist. We thank you that we can come without any doubt to your presence. Wir danken dir, dass wir in deine Gegenwart ohne Zweifel kommen können. But Lord, we don't want to be deceived by ourselves. Aber Herr, wir wollen nicht uns selber täuschen. By our fears. Durch unsere Ängste. Our own insecurities. Unsere Unsicherheiten. Lord, we want you to examine us. Herr, wir wollen, dass du uns prüfst. For our own sake. Um unsere Willen. Thank you, Lord. Wir danken dir, Herr. For the blood of Christ. Für das Blut Christi. Wash us today. Wasche uns heute. And if there is anyone today. Und wenn es jemanden gibt heute. That has not had peace for a long time. Der seit langem keinen Frieden hatte. Or joy. Oder Freude. I pray like David. Dann bete ich wie David. Lord, restore the joy of their salvation. Herr, gib ihnen die Freude ihrer Errettung wieder. Lord, give that assurance of your presence. Und gib die Bestätigung deiner Gegenwart. Even if someone is in the desert. Auch wenn jemand in der Wüste ist. Give us the joy of our salvation. Gib uns die Freude an unserer Errettung. We thank you, Lord, for this evening. Wir danken dir, Herr, für diesen Abend. And for what you are yet to do. Und für alles, was du tust. Amen. Amen.